zweierlei Lust. Ein Esel, hungrig und schwer bepackt, wandert einen endlos weiten, beschwerlichen Weg. Rechts eine grüne Wiese, links eine grüne Wiese. Er aber sagt, ich gehe meinen Weg. Ein anderer Esel rast auf der grünen Wiese. Rechts ein weiter beschwerlicher Weg, links ein weiter beschwerlicher Weg. Er aber sagt, hier geht es mir gut.